dieser lang vergessene Klang. Leicht und ewig scheint der Vollmut auf den tiefen, dunklen Wald. Erleuchtet diesen Ort, altes, magisch und uralt. Und in mir erwacht ein Sehnen, Geifer kommt aus seinem Mund. Meine grauen Ziegen fest auf dem weißen Waldesgrund. Meine weißen Fänger blitzen, gierig und voll jeder Schmuck. Und ein Vollsicht, du mein Vollsicht, zieh Gewinn in meiner Mund. Wälder ohne Rasten, hungrig und voll dunkler Bier. Und durch Kühle auf.